Kundgabe 4830. Empfangen durch Bertha Dudder am 5.2.1950. Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es wütet ein ständiger Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und es ist kein Wesen auf der Erde, das diesen Kampf nicht spürte. Denn kein Wesen ist frei, sondern von irgendwelcher Kraft bedrängt, deren es sich erwehren muss. Der Mensch spürt diesen Kampf am meisten, weil es ihm bewusst wird, dass er sich in Unfreiheit befindet, weil das, was er erstrebt, etwas anderes ist, als er erlebt. Nur kann er als Mensch dieses Bewusstsein auch ertöten. Oder er kann das Gleiche anstreben, was ihm das Leben gewährt. Dann steht er auf Seiten der Macht der Finsternis. Denn die Macht des Lichtes gewährt etwas anderes, als was das Erdenleben gibt. Es muss der Mensch kämpfen, wider das Irdische, weil dieses dem Reich der Finsternis angehört. Es muss der Mensch für das Reich des Lichtes streiten. Er muss sich auf Seiten der Macht stellen, die das Licht selbst ist. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis ist also gleichbedeutend mit dem Ringen des Geistigen aus der Tiefe zur Höhe. Er ist gleichbedeutend mit dem Überwinden irdischer Materie von Seiten des Menschen, um geistiges Gut zu erlangen. Er ist ferner gleichbedeutend dem Umgestalten des Wesens, das anfänglich voller Triebhaftigkeit und Begierden ist, zur Liebe mit allen ihren Tugenden. Er bedeutet gewissermaßen die Wandlung des Geistigen, das den Gegner Gottes als Herrn anerkannte und sich nun von ihm löst, um Gott anzugehören. Er bedeutet also, dass Gott selbst sich seinem Gegner stellt, um ihm das Geistige abzuringen, das jener sich widerrechtlich aneignen will. Und es wird das Licht siegen. Es wird Gott seinen Gegner bezwingen. Er wird mit seiner Hilfe allem Wesenhaften beistehen, dass es sich löset aus seiner Gewalt. Er und mit ihm alles lichtvolle Geistige stehet auf Seiten des Hilflosen, vom Gegner Gottes geknechteten Geistigen, um es zu erlösen. Die Macht Gottes und des Lichtes würde allein genügen, den Gegner unschädlich zu machen und das Geistige zum Licht zu führen. Doch es steht der freie Wille dessen dagegen, und darum muss ein Kampf geführt werden, nicht um den Willen zu brechen, sondern um ihn zu wandeln. Ein solcher Kampf ist aber nur durch die Liebe zu gewinnen, ansonsten er schon längst beendet wäre mit Erfolg. Doch es entscheidet in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis nicht die Macht, sondern nur die Liebe, die so stark sein muss, dass sie den Willen beugt, dass sich der Wille von der Liebe besiegen lässet. Die Liebe ringet dem Gegner ab, was er gebunden hält. Die Liebe ist die Waffe des Kampfes, der Gegner nicht gewachsen ist. Die Liebe ist Gott selbst, dem er sich unterwerfen muss. Wo die Liebe schwach ist, dort hat der Gegner Gottes Oberhand. Dort wütet die Finsternis und suchet das Licht zu verdrängen. Das Erdenleben ist ein Wandel durch finsteres Gelände, das erhellt werden muss vom Menschen selbst, der sich zur Liebe gestalten muss, um die Finsternis um sich zu verjagen. Er selbst muss den Kampf führen gegen die Finsternis, gegen alles, was als mit der Erde verbunden Anteil des Gegners von Gott ist. Er muss die Liebe in sich aufflammen lassen, und da diese die Anwesenheit Gottes selbst bedeutet, wird er jeden Kampf gegen die Finsternis siegreich bestehen. Der Mensch selbst bringt den Kampf des Lichtes gegen die Finsternis zum Austrag, doch immer nur mit Hilfe Gottes und der Lichtwesen, die er sich durch die Liebe zu Mitstreitern macht, die jeden Kampf gegen die Finsternis gewinnen. Amen.